tänzelt durch den Wald des meines Bieres, entfalte ich die Unendlichkeit. Durch den Wald des meines Bieres, entfalte ich die Unendlichkeit.